Lieber Herr Börner, meine Damen, meine Herren, liebe Mitstreiter, liebe Parteifreunde, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne ins sympathische Saarland gekommen. Ich kenne ja Saarland sozusagen ein Land zwischen Frankreich und Deutschland. Das Savoir Vivre, die Freude am Essen, das ist so mit Französisch und Kohle und Stahl, das ist dann auch. Gewissermaßen jetzt das alte Preußische auch so. Also ein sympathisches Land und ich danke jetzt auch den Leuten, die es hier vorbereitet haben. LKR, liberal-konservative Partei, ist ja ganz klein. Wir werden hier jetzt größer. Und da ist das Engagement des Einzelnen natürlich außerordentlich hoch. Aber warum macht man das eigentlich? Stimmt, fragt die Ehefrau oder die Ehemänner, was machst du da eigentlich? Das ist das Beste zu tun. Und wir tun es, wenn wir glauben, dass wir es tun müssen. Denn unsere Politik, das werde ich für den Euro aufzeigen, geht in eine Richtung, die verhängnisvoll ist. Und so verhängnisvoll ist, dass man wirklich überlegen muss, von dem Kern, der Richtung Abgrund gesteuert wird, ob man nicht da abspringen muss. Ja, das ist Schluss mit dem Euro jetzt. Populismus. Also die unsere Parteifreunde von der liberal-konservativen Reformern, das sind Leute, wie Max Weber es nannte, die für die Politik leben und nicht von der Politik. Es gibt ja Leute, die von der Politik leben, Herr Bufala beispielsweise, der von der Politik in die zur Bundesbahn gegangen ist, und 1,5 Millionen bekommt, welche Fähigkeiten hat. Und in der Bundesbahn tätig zu werden, der ist schon mit der Bahn gefahren. Ja, ist das so. Und der Scholz hat gesagt dann, er wäre bestens befähigt, ein Amt bei der Bundesbahn auszufüllen. Woher weiß der Scholz das? Er ist auch schon mit der Bahn gefahren. Ja, und Herr, der große Absahner ist Herr Martin Schulz, der im Großbehalt zieht, 355.000, ist also eine ganze Menge. Nicht für ein Präsidentenamt, nicht und welches doch Tagegelder, für 308 D-Mark schon Euro pro Tag. Die stehen aber einem nur zu, wenn man vor Ort Sitzungen besucht. Aber als er Wahlkampf gemacht hat, hat er sich ja auch bezahlt, was er also in Italien herumtourte. Er wusste natürlich, dass es nicht geht. Nur wenn Sie in Brüssel oder Straßburg sind, werden Sitzungsgelder bezahlt. Er hat ja einfach mitgenommen. Das ist doch unseriös. Auch wie er seine Leute wartet, was er denen zuschiebt. Und wer redet jetzt davon, wie fair die Verteilung sein muss? Natürlich sagt man Frau Augenbach. Und dann schauen Sie mal VW an. Das ist ja durch die SPD und die Gewerkschaften kontrolliert wird. Ja, wo sind denn die Spitzengelder gezahlt worden? Die unglaublichen Rentenpensionsansprüche, ja, in Wolfsburg. Ja, weil ist der Ministerpräsident der SPD, hat er da nicht aufgepasst. Ja, und jetzt die frühere SPD-Justizsenatorin, ja, die kriegt für ein Jahr kaum Arbeit 13 Millionen. Ja, da hätten sie mal hingucken können, wo wir hingucken wollen, ja. Also deswegen muss ich sagen, großes Kompliment für die Tatkraft der Leute, die das hier vor Ort machen, die das unter Einsatz ihrer Freizeit und auch ihres Geldbeutels machen. Das wollte ich noch einmal sagen, dass viel Idealismus hier dabei ist, dass wir als Bürger, ja nicht als Berufspolitiker, als Bürger uns um dieses Gemeinwesen kümmern. Und dazu gehört jetzt eben auch, dass wir schauen, dass die Entwicklung mit dem Euro in die richtige Richtung geht oder dass wir aus diesen Fairnessen da einigermaßen unbeschadet geht gar nicht mehr, aber möglichst unbeschadet hervorgehen. Nicht nur deswegen, also die Formulierung Schluss mit dem Euro jetzt, da kann man sagen, das ist doch wirklich populistisch. Ja, Hitler starb Atti hin und sagte, raus aus dem Euro, das ist doch populistisch. Was ist denn populistisch? Der Populus heißt Volk. Ja, und populistisch könnte man sagen, da reden manche Leute dem Volk nach dem Munde. Das ist auch nicht schlimm, machen ja alle. Aber das Schlimme ist natürlich, dass sie einfache Lösungen plädieren, für einfache Lösungen plädieren, wo es nur komplizierte Lösungen in dieser globalisierten Welt gibt. Es gibt keine einfache Lösung. Es gibt nur komplizierte Lösungen, die auch gegen als Kompromisse haben. Ich habe nicht gegen Kompromisse, aber gegen faule Kompromisse habe ich schon etwas. Und die dann auch sagen, ja, bei Globalisierung kann man doch keinen Rückfall in den Nationalismus mehr tun. Ich bin kein Nationalist. Aber bestimmte Probleme muss man vor Ort lösen. Die kann man nicht oben lösen. Und dafür ist die Nation immer noch die beste Möglichkeit. Das werde ich zeigen. Ja, dass man dem Euro und der ganzen Geschichte auf nationaler Ebene begegnen muss. Und damit auch auf europäischer Ebene. Und dann sagt man auch, dass Leute, die das Volk verführen oder verhetzen, nein. Ich werde hier logisch argumentieren und meine Argumente jeweils auf empirische Argumente stützen und auch auf Logik stützen. Aber wissen Sie, was Populismus ist? Wenn unsere Bundeskanzlerin sagt, der Euro ist alternativlos. Das ist, ach, will ich sagen, Populismus, das ist falsch. Es gibt natürlich zu jeder Lösung eine Alternative. Und zu einer falschen Lösung gibt es auch mehrere richtige Alternativen. Oder wenn Sie sagen, scheiterte Euro, scheiterte Europa. Also ich bin ja nun wirklich dran, ich habe die Wissenschaft hier verfolgt. Ich sitze jetzt im Europäischen Parlament und verfolge das auch. Nicht? Ich kann nur sagen, wenn dieser Euro nicht reformiert wird und geändert wird oder wir aussteigen, dann scheitert Europa. Ja, und wenn Sie sagen, so locker, wir schaffen das. Sie meint natürlich, ihr schafft das schon. Nicht? Das sind Sätze. Was soll ich sagen? Ist das Populismus? Nein, das ist Volksverdummung. Zu sagen, der Euro ist alternativlos, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa, das ist Volksverdummung. Das ist falsch. Nicht? Und deswegen muss man hin, was es eigentlich auf sich hat mit dem Euro. Der Euro ist unsere gemeinsame Währung von 19 Staaten innerhalb der Europäischen Union. Ja, und man hat ihn eingeführt, gibt es auch ökonomische Gründe dafür, weil es dann leichter ist zu zahlen, die Informationskosten sinken, die Transaktionskosten sinken. Sie müssen nicht mal gucken, welchen Wechselkurs Sie jetzt haben, ob Sie da einen besseren Wechselkurs bekommen oder da. Alles eine Währung. Das ist praktisch. Insofern haben die Ökonomen natürlich sehr viel für eine gemeinsame Währung. Aber wenn das so richtig ist, sollte man auch sagen, ja, mach mal eine Weltwährung. Nicht nur eine Währung, da brauchen wir überhaupt nichts mehr. Uns über Wechselkurse Gedanken machen. Das sagt jeder, ah, das geht doch nicht. Die Politiken sind so unterschiedlich, das kann ja nicht funktionieren. Ja, funktioniert es ja bei uns, Griechenland und Deutschland? Dasselbe. Nicht, also manche Leute sagen, Weltwährung geht nicht, es kann nicht funktionieren, aber hier in Europa soll es funktionieren. Ja, da muss man schauen, was eben da zusammenpasst. Nicht? Und der Euro ist ja eingeführt worden aus politischen Gründen. Ich verstehe das auch. Die D-Mark war immer die führende Währung innerhalb Europas und nahm auch den Dollar-Marktanteil ab. Es liefen immer mehr Transaktionen über D-Mark. Und die Franzosen, wir haben eine andere Auffassung vom Leben. Nicht bei uns ist die Stabilität des Geldwertes ganz entscheidend. Wir haben zwei Inflationen erlebt. Nicht diese galoppierende Inflation 1923, die zurückgestaute Inflation 1948. Ich habe das erlebt 1948, da war ich 8-jähriger Junge. Ja, wo so Lappergeld da war. Lappergeld war nichts wert, nur mit Lebensmittelkarten war das Geld noch etwas wert. Und danach, Währungsreform, die D-Mark wurde eingeführt, die Bewirtschaftungskosten, Wirtschaftskarten wurden abgeschafft. Und vorher waren die Läden leer, weil die Leute nicht Geld haben wollten, sondern Waren haben wollten. Aber als ein werthaltiges Geld auf dem Markt war, da waren die Läden wieder voll, weil jetzt die Warenbesitzer ihre Waren loswerden wollten gegen gutes Geld. Das ist unsere Erfahrung. Die französische Erfahrung ist anders. Die französische Erfahrung ist, wenn wir das Geld Experten anvertrauen, dann müssen wir eventuell ein Schicksal ertragen, das wir nicht ertragen wollen. Deswegen sagen die Franzosen, Geld und Geldpolitik sind so wichtig, als dass wir das Experten überlassen dürfen. Wir sagen, Geld und Geldpolitik sind so wichtig, als dass das Politiker überlassen dürfen. Die Franzosen haben auch Erfahrungen damit. Die haben in den 30er Jahren bei ihrer Rückkehr zum Goldstandard Deflation erlebt. Sie hätten da abwerten können, ihren Fonds abwerten können, das wollten sie aber nicht. Stattdessen haben sie eine innere Deflation gemacht, also die Löhne heruntergesetzt. Ja, und da sagen die Löhne, aber die Preise gehen nicht zurück. Es ist unglaublich schwierig, Millionen von Preisen zurückzusetzen. Das ist halt einfach, Wechselkurs zu verändern. Und da haben jetzt die Franzosen erlebt, dass sie deflationäre Probleme haben und Ängste vor der Deflation haben. Das ist eine ganz andere Erfahrungshorizont. Und innerhalb Deutschlands und der Vorläufer der Währungsunion, dem europäischen Währungssystem, da mussten sich die Franzosen nach der D-Mark und nach der Bundesbank orientieren. Ja, vorher hatten sie mal ihre Währung abgewertet. Ja, sich zum ersten Mal in Frankreich war, musste man für einen Nouveau Fonds noch eine Mark 10 bezahlen, also war mehr als eine D-Mark. Im Jahr 1998, als es zur Umstellung kam, war ein Nouveau Fonds noch 27 Pfennige wert, also nicht einmal ein Viertel des früheren Wertes. Wenn ich die italienische Lira war es anders, als es zum ersten Mal in Italien war, musste man für 1000 Lira 6,70 zahlen. Im Jahr 1998 waren 1000 Lira 98 Pfennige wert. Die haben sich unterschiedliche Entwicklungen ausgebracht. Ich will es mal jetzt nochmal klar machen, ich will in einem Land die Preise um 10% ansteigen und im konkurrierenden Land die Preise konstant bleiben. Da kauft ja jeder in dem Land ein, wo die Preise konstant geblieben sind. Und das Land, das eine höhere Kostensteigerung und höhere Preise hatte, verliert alle Kunden. Also hat Frankreich, um das zu verhindern, immer den Wechselkurs verändert, den äußeren Wechselkurs heruntergesetzt um 10%, dann war es wieder wettbewerbsfähig. Ja, also war der Wechselkurs sozusagen das Ventil, um unterschiedliche Entwicklungen gleichnamig zu machen. Und wenn das Ventil wegfällt, wenn es also keine Anpassung mehr über den Wechselkurs gibt, dann müssen die Politiken in allen Ländern in die gleiche Richtung gehen, sonst geht es schief. Logisch. Nicht? Und als man dann die Währungsunion gemacht hat, da waren die Franzosen darauf bedacht, dass die D-Mark und die Deutsche Bundesbank abgeschafft werden. Das war der Hintergrund. Warum? Ja, ich verstehe das natürlich auch aus französischer Perspektive. Wenn in der Welt Probleme waren, währungspolitischer Art, Aktienkurse, verrückt, die Bundesbank guckten nach New York zur Fed, zur Federal Reserve, also der amerikanischen Zentralbank. Die Leute von der amerikanischen Zentralbank guckten nach Frankfurt, was machen die? Manchmal gucken sie auch nach Tokio, damals war Japan noch eine wichtige Nation, aber niemand guckte nach Paris. Und die Franzosen guckten nie nach New York, die guckten nie nach Tokio, die guckten immer nach Frankfurt. Warum? Ja, weil in dem europäischen Währungssystem sonst der französische Fonds ein Vasall, ein Trabant der D-Mark war. Da mussten sie sich daran orientieren. Und Sie können sich vorstellen, dass das für eine stolze Nation unerträglich ist. Da hat man nicht nur, dass Experten über Geld und Geldpolitik bestimmen, sondern es sind auch ausländische Experten über Geld und Geldpolitik bestimmen. Und deswegen war es verständlich, dass Mitterrand bei Kohl darauf gedrungen hat, dass man die Bundesbank und die D-Mark europäisieren. Also die EZB ist eine europäisierte Bundesbank. Aber mit dem Unterschied, dass jetzt nicht die Leute in Frankfurt bestimmen, sondern es bestimmen alle Länder, alle Zentralbanken, die innerhalb der Währungsunion sind. Und da gibt es etwas, was in der Welt sonst nirgendwo gibt. Überall, in allen Repräsentanzen ist es so, dass sich die Stärke der Stimmen nach der Zahl des Bruttoinlandsproduktes oder nach dem Kapitalanteil richtet. Ja, das finde ich klar. Wenn du mehr Kapital hast, hast du ein höheres Risiko, musst du auch mehr Stimmen haben. Aber Zentralbank hat jedes Land eine Stimme. Luxemburg, Malta, Zypern haben eine Stimme, Deutschland hat aber auch eine Stimme. Ich verstehe das auch. Da wollte man natürlich, dass Deutschland über einer unter Ferner liefen ist und nicht mehr mitstimmen kann. Das ist jetzt so. Das war der Hintergrund in dieser ganzen Geschichte. Aber wenn man jetzt sagt, wir machen eine europäische Währung, dann muss man auch sicherstellen, dass das politisch abgesichert ist. ja, politisch abgesichert heißt, dass die einzelnen Mitgliedstaaten ihre nationalen Interessen hinter supranationale Pflichten stellen. Dazu war man bei der Verfassung des Maastricht-Vertrages nicht bereit. Und man hat dann gedacht, ja, wenn wir schon mal den Euro haben, und dann werden die Leute sehen, dass Schwierigkeiten entstehen, wenn sie eine andere Politik betreiben als diejenigen, die eine verlässliche Politik betreiben. Dass es da Schwierigkeiten gibt, dann werden sie automatisch ihre Politik anpassen. Und dann kannst du sagen, wer bei Gründung der Währungsunion nicht bereit war, auf Souveränität zu verzichten, wird es auch später nicht sein. Genau das ist das Problem. Die Währungsunion ist mit einem Geburtsfehler gestartet. Ja, wir sind vorgeprescht mit Geld- und Währungspolitik und die politische Absicherung hat man sich hinterhergezogen, vielmehr geglaubt, dass man das noch als hinkende Bein nachziehen könnte. Deswegen hat man diese Konstruktion auch eine hinkende Konstruktion. Ja, das ist so. Jetzt uns daher rühren unsere Schwierigkeiten. Und dann, als ich das bei der Diskussion immer vorbrachte, dass diese Sachzwangsstrategie, wenn wir Euro haben, folgen die Politiker auch automatisch, als das kann man darauf kann man sich nicht verlassen. Da sagten die, ja, aber wir haben eben nur Bail-out-Klausel. Artikel 125, Lissabon-Vertrag. Die Nobel-Ausklausel sagt, weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat treten für die finanziellen Verpflichtungen eines anderen Mitgliedstaates ein. Ja, das heißt, jeder war für sich selbst verantwortlich. Wenn man Schwierigkeiten hatte, musste man selbst gucken, wie man da herauskam. Ja, und als ich dann mal meine Zweifel anmeldete in Gesprächen bei meinen früheren CDU-Freunden, da sagten die immer, Joa Schabatti, du bist doch sonst ein seriöser Mensch. Diese Formel ist im Stein gemeißelt. Da rührt niemand dran. Naja, als es so weit kam im Jahre 2010, als Griechenland sozusagen entweder hätte Konkurs anmelden müssen oder aber hätte gerettet werden müssen, da hat man das vergessen. Und dann hat er auch Schäuble gesagt, ja, ja, Artikel 125 sieht vor, dass weder die Gemeinschaft noch ein Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat aus der finanziellen Patsche heraushilft. Ja, das steht da so, dass, da kann niemand dazu gezwungen werden. Aber freiwillig darf man es tun. Da kann ich nur sagen, also wenn man vorher sagt, dass wir sind mit Stein gemeißelt und hinterher wird gesagt, ja, freiwillig kann man es tun. Das ist doch auch wieder Volksverdummung, was da vorher haben wir gesagt, du hast keine Sorgen zu haben. Das ist klar, jeder ist für selbst verantwortlich. Wenn da im Haus da Probleme auftauchen, das müsst ihr selber wissen. Und als man diese Nobel-Out-Klausel abgeschafft hat, also niemand wird herausgebrochen bei finanziellen Schwierigkeiten, da hat sich auch die Währungsunion verwandelt. Da ist sie vom Währungswettbewerb zum Währungssozialismus gekommen. Da sagen Sie erstmal, ach, das Wort Währungssozialismus. Nein, das ist genau die. Eine genaue Beschreibung dessen, was wir vor uns haben. Ich will das an einem Beispiel klar machen, das Ihnen alle geläufig ist. Sie alle sind Unternehmer, viele von Ihnen sind Unternehmer und oder wir kennen Unternehmer und wissen, unter welchen Zwängen Unternehmer in der Bankwirtschaft stehen. Nicht? Gibt es dazu einen Satz eines Systemforschers aus Ungarn, Janosch Kaumann, der sagte, der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und Sozialismus sind Hard-Budget-Constraints und Soft-Budget-Constraints. Also Hard-Budget-Constraints heißt, du hast eine Vorgabe an finanziellen Mitteln, mit denen musst du fertig werden. Hard-Budget-Constraints. Und wenn deine Erlöse nicht ausreichen, die Kosten zu decken, dann hast du drei Möglichkeiten. Kostensenkung, neues Produkt, Konkursrichter. Und wenn du nicht zum Konkursrichter gehen willst, musst du dich anstrengen. Oder du fliegst raus. Das gilt nicht für Großbetriebe, das gilt für sie. Ja, das ist magisch. Sozialismus ist, wenn deine Unternehmung, das war ja kein Unternehmen, das war Firmen, Betriebe, wenn dein Betrieb mit seinen Kosten nicht hinkam, also die Erlöse nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, ja, dann hatten Sie die Möglichkeit, zum Telefon zu greifen, den Revisor anzurufen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe eine Liquiditätslücke, könnte die irgendwie auffüllen. Da kam der Revisor, guckt, das ist ein anderer, der ist aber nicht nett, dass das jetzt, dass ihr da höhere Kosten als Erlöse habt, habt ihr schlecht gewirtschaftet. Aber da im Sozialismus ja niemand Konkurs gehen kann, müssen wir den da rausholen. Ja, halt eben die Bailout-Klausel. Da holt man ihn mal rausholen. Ja, dann kriegt ihr Auflagen. Und wenn er wieder Schwierigkeiten hatte, rief er wieder an. Da kam der Revisor und sagte, muss das denn dann schon wieder? Dann kriegt er wieder den Kredit. Ja, so konnte der nicht Konkurs gehen, denn sozusagen war ja dadurch definiert, dass nie kein Unternehmen Konkurs gehen konnte, sonst wäre man ja eine Marktwirtschaft. Ja, und als dann Griechenland Schwierigkeiten hatte, im Jahre 2010, die hatten es schon längst angebahnt, Griechenland ist ja mit Tricks in die Währungsunion gekommen, aber auch Frankreich und auch Deutschland sind auch mit Tricks in die Währungsunion gekommen, ich will das hier nicht aufblättern. Als man dann gesehen hatte, dass das griechische Haushaltsdefizit nicht 3 oder 4%, sondern 13% der Nachrichten 15% betrug, da wusste jeder in der Welt, dass die Griechen niemals ihre Defizite selber finanzieren können und dass sie niemandem mehr Kredit dafür geben. Ja, hätten sie Konkurs anmelden müssen. Und das war ja auch vorgesehen. Einige Politiker hatten das ja auch im Auge. Und dann gab es diese berühmte Nacht vom 7. auf den 8. Mai des Jahres 2010, ja, wo man gesagt hatte, wir retten Griechenland, indem wir einen Schirm aufbauen, einen Rettungsschirm, unter den jeder schlüpfen kann, der finanzielle Schwierigkeiten hat, der kann dann aus diesem Fonds Mittel nehmen und damit seine Defizite abdecken. Alle haben gedacht, jetzt hätte man Griechenland gerettet. Wissen Sie, wie man gerettet hat? Die Banken, die in Griechenland stark engagiert waren, wenn in Griechenland Konkurs gegangen wäre, während alle Banken, die dort finanzielles Engagement hatten, mit Schäden rausgegangen. Die deutschen Banken, die französischen Banken, die britischen Banken, die spanischen Banken, alle wären mit Schaden rausgegangen. Und als Angela Merkel in einer Bundestagsrede einmal gesagt hat, Herrn Schäuble folgend, dass man nicht Griechenland einfach Geld geben könnte, weder wäre das europäische Problem noch das griechische Problem gelöst, wenn man einfach Geld geben würde. Jeder kann sich vorstellen, wie dann die Telefone im Bundeskanzleramt geklingelt haben, wie Herr Ackermann damals noch bei der Deutschen Bank angerufen hat, wie andere angerufen haben, sagen, Angela, kannst du uns doch nicht antun, du glaubst gar nicht, wie wir da im Feuer stehen. Nicht? Ja, und dann haben sie dann die Nobel-Art-Klausel beiseite geschafft und haben dann einen EFSI aufgebaut, also einen Schirm, der jetzt Menschen, Ländern die Möglichkeit gibt, Geld herauszuziehen. Und Schäuble hatte noch die Chuzpe gehabt zu sagen, Leute, richtet euch nicht auf, nach 2 Jahren läuft er aus. Ja, dann gab es danach den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Ja, auch das wieder zu sagen, also wie soll ich das nennen, George Orwells New Speech, ja, dass man sagte, es läuft aus und dabei kommt was anderes, nicht? Ja, und diese Aufhebung der Nobel-Out-Klausel hat Europa verändert. Man muss sich das vorstellen, bei uns wird jedes kleinste Gesetz, das der Gesetzgeber macht, im Bund vorbereitet. Vorbereiten mit den Experten. Und der Ministerialrat, der dafür verantwortlich ist, der macht einen Entwurf, und dieser Entwurf geht dann rauf über Dirigent, Direktor, Staatssekretär, Minister, und dann geht wieder runter, dann wird dann der Entwurf fertig gemacht, dann geht der Entwurf ins Kabinett, wird er doch beraten, wenn das Kabinett mit einverstanden ist, geht es im Bundestag, erste Lesung, und dann wird dann die Ausschüsse verwiesen, dann wird in den Ausschüssen diskutiert, Punkt für Punkt, was man macht, dann geht das Gesetz wieder zurück in den Bundestag, zweite und dritte Lesung, Änderungsanträge werden bearbeitet und wenn es ein zustimmungsbedürftiges Gesetz ist, geht es in den Bundesrat. Das ist Demokratie. Demokratie ist nicht nur, dass wir alle 4 Jahre, 5 Jahre unser Kreuz irgendwo hinsetzen. Demokratie bedeutet auch, dass wir Transparenz haben, dass wir das, was die Regierung tun, kontrollieren können. Was in Brüssel passiert ist, in der Nacht vom 7. auf den 8. Mai, kann niemand von uns nachlesen. Da gibt es nur interne Protokolle, an die wir nicht herankommen. Da gibt es keine Transparenz. Wie nennen wir das, wenn Verträge einfach über Nacht verändert werden. Wenn das, was uns versprochen wird, nichtig ist. Wenn das, was sozusagen auf den Papieren steht, nichts mehr wert ist. Das ist ein Putsch. Das ist ein Putsch von oben. Genauso, das war der 7.8. Mai des Jahres 2010. Das hat die Währungsunion verändert. Vom Währungswettbewerb, jeder ist für sich selbst verantwortlich, zum Währungssozialismus, wenn du Schwierigkeiten hast, klopfe an, schlüpfe in den Schirm, kriegst du Geld. Ja, aber man muss natürlich jetzt auch gucken, dass die Länder, die Geld bekommen, eine Politik betreiben, die sie vorher nicht betrieben haben. Ja, denn die Regierung wollen ja nicht, dass das Geld, was man jetzt ausreicht, auf Fonds perdu ist, also einfach weggegeben wird. Also achtet man darauf, dass das Geld ordentlich verwendet wird, dass endlich die Reformen angepackt werden, die man längst hätte anpacken müssen. Ja, und dafür ist dann ein Kontrollgremium eingerichtet worden, sogenannte Troika, die sich aus Beamten des Internationalen Währungsfonds, des Europäischen Zentralbank und der Kommission zusammensetzt. Und die Politiker geben die Leitlinien vor, aber auf der Arbeitsebene, der Troika, wird das dann auch formuliert. Und die einzelnen Länder bekommen das jetzt zur Auflage. Nicht einige halten sich dran, ja, weil sie sagen, wir müssen es tun, sonst haben wir Schwierigkeiten. Oder sie halten sich nicht dran, wie die Griechen. Die Griechen sagen, das machen wir. Und die machen das, was ich früher als Professor erlebt habe. Wenn man irgendwo einen Ruf hinbekam, verhandelte man mit dem Präsidenten und mit dem Rektor. Und wenn man mit der Ausstattung nicht ganz zufrieden war oder noch etwas anderes aushandeln wollte, trug man das vor. Und wenn der Präsident wusste, der läuft nichts, dann sagte immer, Herr Stabatti, wir bemühen uns, Ihnen entgegenzukommen. So solche Bemühungszusage war nichts mehr. Das war einfach nur eine Formel, um jemanden nicht zu entlasten. Und die Griechen haben immer Bemühungszusagen. Sie haben sogar Gesetze gemacht. Aber bei den Gesetzen ist es notwendig, dass jedes Ministerium, das an der Erstellung des Gesetzes beteiligt war, auch abzeichnet. Und wenn ein Ministerium nicht abzeichnet, gibt es das Gesetz. Ja, also gibt es immer noch kein Katasteramt in Griechenland. Es gibt immer noch nicht eine funktionsfähige Steuerbehörde, die prüft, was an Steuern anfällt. Und stattdessen haben die Griechen immer dann, das ist sehr hart, Steuern erhöht. Indirekte Steuern, direkte Steuern. Ja, das haben sie gemacht. Und weil sie auch verpflichtet waren, einen bestimmten Überschuss im Haushalt zu erwirtschaften. Also sie mussten sie sparen, die Gürtel enger schnallen. Und das war eine Auflage. Aber wissen Sie, solche Sachen können Sie hinzaubern, indem sie einfach bestimmte Ausgaben, die anfallen, weglassen. Oder aus dem Etat herausnehmen. Oder dass sie Rechnungen nicht bezahlen. Oder die Infrastruktur nicht versorgen. Wenn Sie nach Griechenland kommen, sehen Sie, dass die Krankenhäuser keine Arzneien mehr haben, weil die Staaten, die Regierung sagen, haben wir kein Geld dafür. Und wenn Sie sich die Infrastruktur angucken, sehen Sie, dass sie verfällt, weil niemand da ist. Also das Griechenland wird unglaublich gebeutelt. Ist jetzt im 9. Jahr eine Rezession. Als ich dann mal einem Griechen sagte, ich war öfter in Griechenland und liebe auch dieses Land, und als ich dem Griechen sagte, es muss doch furchtbar in eurem Land sein, wenn man Syntagma-Platz oder Obrunia-Platz herumgeht, da muss doch jedes dritte Unternehmen und jedes dritte Land zunehmen. Ach, sagt der Vater, was reden Sie denn? Nicht jedes Unternehmen, jedes zweite Unternehmen macht zu. Das ist die Situation zurzeit in Griechenland. Ja, weil die Vorgaben, die gemacht werden, so sind, dass das Land nicht auf die Beine kommt. Da kann man sich fragen, ja, warum macht man das eigentlich? Da sagen die Leute im Parlament und auch bei der Kommission und beim Rat, ja, wir helfen Griechenland, dass es wieder auf die Beine kommt und wir sind sicher, dieses Jahr schaffen sie es. Das höre ich jetzt seit 10 Jahren. Die Situation ändert sich nicht. Warum macht man das nicht? Warum hat man Griechenland in vornherein gesagt, komm hier raus, gibst du deine Währung zurück, wehrt sie ab, was man sonst immer gesagt hätte, wenn man nicht im Euro gewesen wäre, weil das wäre das einzige Mittel gewesen. Wir machen eine Schuldenkredit für euch und geben eine Anschubfinanzierung. Wisst jeder Unternehmer, der kurz vor dem Konkurs steht und wieder auf die Beine kommen soll, braucht eine Anschubfinanzierung. Ja, also wir wollen übersparen, können Sie keinen Unternehmer vom Konkurs bewahren. Der braucht eine Anschubfinanzierung, damit er sein Produkt aufbauen kann. Das hat man nicht gemacht. Warum nicht? Wenn es nicht um Griechenland ging. Es ging darum, die Eurozone zusammenzuhalten. Denn wenn Griechenland ausgeschieden wäre und sich erholt hätte, hätten auch andere Länder gesagt, ein zu starker Euro ist nichts für uns. Da gehen wir besser aus und werden ab und können so unsere Probleme lösen, wie das vorher auch der Fall gewesen ist. Ja, und dann wäre aber die Eurozone auseinandergebrochen, wenn Portugal dabei gewesen wäre oder jetzt womöglich Spanien oder Italien. Ja, das wurde überlegt. Ja, und die Banken sagten, Leute, verlieren wir Geld, 95% aller Mieter, die nach Griechenland gehen, fließen wir zurück zu den Banken. Nicht das ist der Grund, warum man Griechenland drin hält. Nicht, wenn man etwas bedenkt für die Griechen hat, sondern weil man Politik damit macht. Nicht? Und so, das haben sie jetzt auch ähnlich für Portugal. Auch Spanien, klar, die erholen sich jetzt, aber das ist eine Erholung, die ganz sanft ist. Was sage ich da? Das ist eine ganz allmähliche. Aber wenn sie vorher abgerutscht sind und es nur allmählich raufgeht, ja, der Arbeitsmarkt wird nicht spürbar entlastet. Ja, und auch die sozialen Schäden, die entstehen, wenn sie über 5, 6 Jahre arbeitslos sind und dann es wieder besser wird, dann kriegen sie keinen Job mehr. Nicht alles das muss beachtet werden. Und man kann auch über die Kredite eine Volkswirtschaft nicht zusammenhalten. Als im Jahre 2012 die Spreads auseinandergingen. Spreads sind die Differenzen zwischen den Zinsen, die gute Staatsanleihen bringen, wie beispielsweise Bundesbank, Bundesanleihen, ja, vielleicht 1-2% damals, und Länder, die schwächer eingeschätzt werden, müssen durch höhere Zinsen zahlen. Ist klar, weil ja jeder Anleger sich das Risiko im Preis entgelten lässt. Nicht, wenn da kein Unterschied besteht zwischen schwachen Ländern und starken Ländern, kaufen Leute ja nur die starken, die Anleger starken. Die schwachen Länder müssen also höhere Zinsen anbieten. Und wenn diese Differenz zwischen den guten Staatsanleihen und den schwachen Staatsanleihen auseinandergeht, dann sieht man nicht, dass die Börse, die Anleger, den schwachen Ländern nicht trauen. Und das war im Jahre 2012 der Fall. Da waren die Spreads so stark, dass jeder wusste, dass weder Italien noch Frankreich noch Spanien diese Zinsen auf Dauer zahlen können. Wäre die Währungsunion auseinandergebrochen. Da hat es diplomatische Verkehr gegeben. Ist Herr Geithner, der amerikanische Finanzminister, zu Schäuble nach Sylt gefahren. Der Geithner hatte Interesse daran, dass die Eurozone zusammenbleibt. Warum? Weil ein Auseinanderbrechen der Eurozone auch dafür gesorgt hätte, dass die Aktienkurse runtergehen, wenn man sich auf neue Situationen einstellen muss. Und das hätte auch Konsequenzen für die USA gehabt. Deswegen waren Amerikaner und es jetzt alles so bleibt, wie es ist. Ja, und dann ist der Geithner nach Rom gefahren, hat dann mit Mario Monti, dem damaligen italienischen Ministerpräsidenten, gesprochen. Der hat mit Mario Draghi, dem EZB-Präsidenten, gesprochen. Und dann haben François Hollande und Angela Merkel auch telefoniert. Und dann verkündete Mario Draghi auf einer Investorenkonferenz am 26. Juli des Jahres 2012, dass man vor, hinter und neben dem Euro steht. Und dann sagte er den weltberühmten und weltbestimmenden Satz: Whatever it takes, was auch immer es kostet, der steht dahinter. Dann hat er noch so ein Lächeln hinzugefügt: And believe me, it will be enough. Damit hat er allen Akteuren gesagt: Ihr könnt nicht so schnell Staatsanleihen verkaufen, wie ich Geld drucken kann, um sie aufzukaufen. Klar, da schrumpften dann die Spreads zusammen, ja, sodass sie nur noch wenig über den Bundesanleihen waren. Jetzt gehen sie wieder etwas nach oben, weil man die Risiken wieder sieht, was Italien oder Portugal oder Spanien hat. Was für Italien. Und Dann kommt etwas weiteres hinzu, dass nicht nur Draghi dieses Versprechen gemacht hat, allen Ländern, die unter dem Rettungsschirm stehen, herauszupauken, also mit Ankauf von Staatsanleihen, mit den Schwierigkeiten, sondern er hat jetzt auch im Jahre 2014 das massive Ankaufsprogramm, das Asset Purchase Program, aufgelegt. Der erste 1,2 Billionen, inzwischen sind es 1,8 Billionen Euro, die er dann ankaufen will. Kauft Staatsanleihen. Ja, und jeder würde sagen, das ist eine Staatsfinanzierung, wenn man das so in diesem Stil macht. Und die Zinsen unten lässt, ja, und dadurch die einzelnen Länder sich besser finanzieren können, ist das Staatsfinanzierung. Aber nach EuGH ist das keine Staatsfinanzierung, weil es im europäischen Interesse ist. Man definiert jetzt Recht anders. Recht ist nicht mehr, wenn man den Vorschriften der europäischen Verträge folgt, sondern Recht ist, wenn Herr Draghi die Eurozone zusammenhält und dafür eben neue, unbekannte Instrumente benutzt. Das heute ist das europäische Recht. Und jetzt haben wir auch diese Situation, dass Herr Draghi einfach eine Nullzinspolitik macht und die Staatsanleihen massiv und damit die Währungsunion zusammenhält. Wenn er mir sagen würde, ich mache das nicht, können Sie sich vorstellen, was auf den Märkten los wäre. Dann würden sofort die Spreads, also die Differenz zwischen guten Staatsanleihen und schlechten Staatsanleihen, in die Höhe schießen. Und dann wäre es klar, dass die Eurozone wieder in existenziellen Schwierigkeiten wäre. Und da machen Sie es weiter. Wir haben das bisher begründet, dass man Deflation befürchten müsste. Jeder Ökonom weiß, dass es Unsinn war. Nicht bei uns waren die Preise ganz niedrig, weil die importierten Energiepreise zurückläufig waren. Nicht, wenn einmal der Ölpreis bei 120 Dollar jeden Barrel steht und dann nur noch 40, 35, ist ja klar, dass dann die importierten Energiepreise sinken. Und das ist nicht Deflation, wenn bei uns dann die Preise oben sind, sondern das bedeutet, dass alle bei uns mehr in der Tasche haben. Ja, das ist ein Kaufkraftstärkungsprogramm. Ja, wenn dann die Preise sozusagen bei Null sind oder vielleicht sogar unter Null sind, werden wir ja höhere Kaufkraft haben, die wir für andere Produkte verwenden können. Ja, und das ist ja Deflation. Und deswegen macht er diese Politik. Was macht er jetzt? Wo wir 2,2% Preissteigerung haben, in Deutschland für Europa 2,0%. Dann müsste er ja sein Programm einschalten. Und jetzt könnte er sagen, wie die Franzosen früher mal gemacht haben, aber jetzt fließt wegen der erhöhten Energiepreise so viel Kaufkraft ab. Das ist ein deflationärer Effekt, wenn Kaufkraft abfließt, wenn die Energiepreise sind. Deswegen muss er das Programm verlängern. Das wäre logisch. Er sagt es aber nicht, weil er sich damit lächerlich macht. Ja, aber so ist die Situation zurzeit, dass wir eine Politik haben, mit der Draghi versucht, die Eurozone zusammenzuhalten. Und die Konsequenzen sind natürlich, dass die Zinsen runtergedrückt werden. Klar, wenn Staatsanleihen auch von den Problemländern aufgekauft werden, müssten die Zinsen relativ niedrig sein. Ja, wenn die Zinsen niedrig sind, was müssen dann die Länder Reformen durchführen, die immer wehtun? Ja, deswegen gibt es keine Verbesserung in den Haushalten. Wenn man die Zinsen nahezu nichts sehen, muss man sie ja nicht anschauen. Ja, es und weiter bedeutet das natürlich, dass bei uns die Sparer jetzt geschädigt werden. Immer wieder kommen ja Rechnungen in der Zeit, 51 Milliarden Schaden für die Sparer. Und dann fällt Ihnen noch etwas ein, Negativzinsen für Banken. Dann willst du ja endlich Ihr Geld ausleihen. Ja, bei Banken leihen Geld aus, wenn sie wissen, dass das Geld zurückkommt und sie verzinst. Und wenn sie ihr Geld nicht ausleihen, haben sie Risiken, die sie nicht eingehen wollen. Und dann will Herr Draghi über Minuszinsen die Banken in die Kreditvergabe hineintreiben. Und viele Banken sagen dann, nee, dann lieber halte ich es trocken mit Pulver und auf die hohe Kante. Ja? Dann sagte der Draghi, ja, wenn das Geld uns geht, früher kriegt man Zinsen, wenn man es bei der EZB über Nacht platzierte oder parkte, jetzt müssen die Leute für die Banken Zinsen zahlen. Wir sagen, die sind wir verrückt. Zinsen zu zahlen, wenn wir Geld steht, können wir selber machen. Ja, und legen dann Tresore an und stülpen das Geld in die Tresore. Ja, was macht dann die Europäische Zentralbank, damit das nicht mehr geht? Ja, sie schafft zunächst mal den 500er ab. Ja, wenn der 500er abgeschafft wird, nur das 200er da ist, brauchen die Leute anderthalb mehr Tresore. Ja, und dann kann man den 200er auch mal abschaffen. Nur der 100er ist. Und dann wird auch gesagt, ja, das machen wir, um der Mafia das Handwerk zu geben. Also wenn die Barzahlungen machen. Man muss sich vorstellen, da werden die alle zu Kriminellen gestempelt, nur damit man das Bargeld abschaffen kann. Ja, das Bargeld soll abgeschafft werden, um die Eurozone zusammen zu haben. Also es ist doch grotesk, was wir jetzt geboten bekommen. Abgesehen von der Verzerrung, die sich hier auftreten, wenn die Zinsen null sind. Jeder weiß, dass wenn der relative Preis eines wichtigen Produktes, eines wichtigen Gutes, also des Geldes, verzerrt wird bei null, dann haben wir auch Verzerrung bei den Ströme natürlich, ja, Immobilien, Aktien, andere Wertanlagen. Und das sind Konsequenzen, die alle noch auf uns zukommen. Und deswegen sage ich, wir sind in einer großen Schwierigkeit. Und das sehen auch die Politiker. Das wissen die. Und die Politiker sagen, ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Währungsunion irgendwie auf ein sicheres Fundament stellen. Und da sagen sie dazu, wir brauchen mehr Integration. Aber viele Leute sagen, oh, mehr Integration heißt dann wahrscheinlich auch mehr Verlagerung von Risiken vom nationalen Bereich auf den supranationalen Bereich. Sind da die Risiken richtig aufgehoben? Und da sagt man jetzt etwas anderes. Jetzt sagt man, wir brauchen ein Europa der zwei Geschwindigkeiten. Ja, Europa der zwei Geschwindigkeiten, das ist eine alte, ja. Der De Vitesse ist ja alte Geschichte, haben die Franzosen schon erfunden, ja. Die einen gehen vor, die anderen folgen nach und so weiter. Und jetzt höre ich dann, dass Angela Merkel das sagt, Herr Gabriel das sagt, Hollande sagt und auch Kommissionspräsident Juncker. Wir wollen jetzt sozusagen vorangehen bei bestimmten Bereichen, dann nennt man immer die Währungsunion. Vorangehen bei Währungsunion bedeutet, dass man die Risiken, die noch da sind, vergemeinschaftet. Risiken sind beispielsweise bei den Banken. Klar, einige Banken haben relativ freigiebig Kredite ausgereicht, die jetzt dubios geworden sind. Es gibt nur mehrere Banken als Monte dei Paschi. Ja, und da sagt man, ja, das sind ja wieder die Anleger und die Sparer, die Deppen. Also machen wir eine gemeinschaftliche Absicherung. Ja, das heißt EDIS, European Deposit Insurance Scheme, gemeinsame Einlagensicherung. Aber einige Länder haben gar keine Einlagensicherung. Ein Land hat besonders hohe Einlagensicherungssysteme. Historisch gesagt. Nicht, dass die Herstadtbank im Jahr 1975 Konkurs ging, haben sich alle Banken und Sparkassen und Raiffeisenbanken gesagt, Volksbanken, wir müssen Vorsorge treiben. Und sie haben Vorsorge getrieben. Ja, und jetzt vergemeinschaftet man das. Und das ist nichts anderes als eine Eignung der Sparer. Denn sie haben ja vorher auf entsprechende Erträge verzichtet, wenn die Banken, die Sparkassen entsprechende Rücklagen gebildet haben. Das ist eins. Und dann sagt man, ja, gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Ja, und wenn der Schäuble sagt, die Deutschen profitieren am meisten vom Euro, sagt er immer, wenn er vom Bundesverfassungsgericht ist, und sonst sagt er es auch. Ja, dann können die anderen Länder sagen, ja, wenn Deutschland am meisten vom Euro profitiert und andere Länder unter dem Euro leiden, weil die Arbeitslosigkeit oben gegangen ist, dann teilen wir das doch mal. Ihr habt doch Überschüsse in eurer Arbeitslosenversicherung, dann teilen wir das doch bitte. Ja, das ist nicht von mir hier gesagt, sondern italienische Finanz- und Wirtschaftsminister hat das Europäische Parlament vorgetragen, unter Beifall aller Gruppierungen, die etwas links von der EVP waren. Die EVP macht da auch mit, wenn es sein muss. Und da sagt man, wir brauchen jetzt einen europäischen Finanzminister. Oder Minister für die Eurozone. Ja, was soll der tun, der Finanzminister der Eurozone? Der kann doch nicht über unser Budget bestimmen oder über ein verzögertes Budget, sondern der ist nur für Umverteilung. Der wird das ausrechnen, wie viel Geld ein Land braucht und wie viel ein Land geben muss. Darauf laufen wir hinaus. Das heißt, Europa der zwei Geschwindigkeiten. Die sagen es nicht mehr, weil dann würde sagen, nee, Wollen wir nicht. Warum wird es verbrämt? Europa hat zwei Geschwindigkeiten, die einen gehen vor, die anderen machen es nicht. Ja, und dann sind wir in der Haftungsgemeinschaft, in der völligen Haftungsgemeinschaft. Und jeder von Ihnen kennt, weiß es, wenn Freunde mit der gemeinsamen Urlaubskasse Urlaub machen, kommen sie alle verfeindet zurück. Das ist immer so. Ja, wenn einer zu viel gibt, der eine spart, der andere nimmt, ja. Ist klar, wenn Sie jemanden zu Feind machen wollen, gemeinsam Urlaubskasse, ja, es funktioniert nicht. Warum? Weil jeder sagt, du, wenn ich nehme und die anderen sparen, stelle ich mich ja besser. Das ist einfach in der menschlichen Natur so, dass bei gemeinschaftlichem Risiko das hinzukommt, was die Ökonom Moral Hazard nennt. Moralisches Risiko. Ich weiß, dass ich es nicht tun sollte, aber wenn ich es tue, nutze ich mir und die anderen zahlen. Es hat in der Welt noch nie eine Organisation funktioniert, wo man eine gemeinsame Haftung hat. In der Familie geht es, aber auch da ist es schon schwierig. Aber im großen Verband geht es einfach nicht. Und da laufen wir drauf hinaus. Und das sind nicht Beträge wie 100 Milliarden pro Jahr. Das ist schon weit mehr, wenn wir sehen, welchen Bedarf an Infrastruktur einzelne Länder haben. Da kann man sich schon auf bestimmte Dinge einstellen. Und da das jetzt der Fall ist, sage ich, raus aus dem Euro jetzt. Denn das, was jetzt uns vorgelegt wird, ist vertraglich abgesichert. Sondern das macht man, um die Fehler von früher einfach durch neue Fehler zu beseitigen. Das ist der Schauplatz. Und was ich sage, ist nicht meine Meinung. Alle internationalen Experten, Nobelpreisträger sagen das. Ja, die sagen, das ist ein gescheitertes Experiment, also lass was beenden. Ja, sogar Robert Mandel, der Vater des optimalen Währungsraums, hat gesagt, wenn ich mir jetzt die europäische Situation anschaue, back to square number one, geht es wieder zurück zur Auffassung. Ja, das ist die Auffassung der internationalen Experten. Ja, aber ich will nicht verhehlen, dass es dabei Schwierigkeiten gibt. Wenn Griechenland ausscheidet, sind die Schwierigkeiten geringer. Was bei Griechenland passiert, kann man sich vorstellen. Wenn Sie zu einer Währung, zu einer nationalen Drachme zurückkehren und Sie können die Drachme wieder einführen, indem Sie sagen, Schuldige im Staat werden die Drachme bezahlt, ja, und auch die Gehaltszahlung des griechischen Staates erfolgen in Drachme, dann setzt sich die Drachme durch. Gleichzeitig kann man ruhig den Euro als Parallelwährung laufen lassen. Das geht ja. Haben wir früher auch gehabt, also in Grenzgebieten, in der Schweiz und so weiter, gibt es immer zwei umlaufende Währungen. Überhaupt kein Problem. Ja, aber dann wird es so sein, dass natürlich bei einer Rückkehr zur Drachme viele Leute vielleicht sagen, oh, was passiert mit der Drachme und rausgehen und dann Euro gehen oder in Dollar gehen. Da haben wir sehr starke Abwertung. Ja, das ist auch in anderen Ländern der Fall gewesen. Das wissen wir nicht mehr, aber Ende des Jahres 2000 gab es in Südostasien große Schwierigkeiten. Dass einzelne Währungen von Indonesien oder Thailand teilweise um 90% abgestürzt. Haben sie wiederholt. Und diese Länder sind wieder vorne dran bei der internationalen Globalisierung. Da haben sie wiederholt. Und wenn das in Griechenland die Drachen um 90% abstürzen würde, sie glauben gar nicht, wie schnell alle Leute nach Griechenland fahren würden, um da ihren Urlaub zu vornehmen. Ich kann nur auffordern, das zu tun. Ein herrliches Land. Ja, viele Strände, die nicht überlaufen sind, die brauchen nicht ein Handtuch wegzunehmen, wenn jemand zu mir kommt. Das ist alles. Das ist wunderbar. Und wenn Sie mit Ihren Töchtern hinfahren, kriegen Sie einen Nachttisch noch umsonst. Also. Und alle Leute haben wunderbares, sehen Sie Olympia oder Epidauer aus. Herrlich. Ja, das würden wir alle hinfahren. Ja, und alle Unternehmer würden das sagen, ja, jetzt lohnt es sich. Vorher gehen Sie nach Bulgarien, wenn Sie sagen, ja, Bulgarien ist einfach 30% billiger als in Griechenland. Da würden auch Unternehmer wieder kommen. Ja, insofern wäre das für Griechenland etwas, das mittelfristig natürlich auch zu Einbußen führen, ist klar. Wenn wir jetzt für ausländische Produkte mehr bezahlt werden muss, dann ist das auch ein Kaufkraftschwund. Aber den haben die Länder ja sowieso. Aber sie haben, wenn sie jetzt eine eigene Währung haben, die Möglichkeit, wieder aus eigener Kraft aufzusteigen. Wenn ich in der Cafeteria, also in der Café hier sitze, in Athen oder in Städten, sehen Sie alle junge Leute da, die keine Arbeit haben. Und sie überlegen, wohin gehen wir? Gehen wir nach Deutschland oder gehen wir nach USA? Das überlegen die jungen Leute. Und wenn die jungen Leute gut ausgebildet und man glaubt, man verachte oder glaube nicht, dass die griechischen jungen Leute nicht so clever wären wie wir und nicht so viel gelernt hätten, die haben was gelernt. Wir können werden überall gebraucht. Ja, wer geht denn noch als Investor nach Griechenland, wenn die besten Leute weggehen? Ja, also da muss man da was tun. Und das kann man auch tun. Wenn Griechenland ausscheiden würde, würde auch Portugal ausgehen. Portugal ist genauso bankrott wie Griechenland. Dann würden auch die Italiener sagen, die sind ja auch schon mit dabei. Jetzt gehen wir raus. Nicht? Und dann würde die Währungsunion auseinander. Muss man etwas sehen. Aber wenn Griechenland nicht rausgeht, die anderen dann sagen, wir finanzieren das durch. Dann müssen die rausgehen. Es gibt keine anderen Möglichkeiten. Und dann wird die Schwierigkeit größer. Sie können sich vorstellen, dass dann die neue Währung, natürlich, wenn die griechische Drachma abgewertet wird, die neue europäische Währung oder deutsche Währung dann aufgewertet wird. Das können Sie in den Leistungsbilanzzahlen sehen. Nicht? Also im Jahre 2000, als die Währungsunion begann, war unser Exportüberschuss gemessen Einsatz Bruttoinlandsprodukt 1%. Also Exporte minus Importe, Waren, Dienstleistungen, die Summe bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, 1%. Jetzt sind es fast 9%, das Neunfache. Ein Wert, der in der Welt bisher noch nie erreicht worden ist. Klar, dieser Wert ist erreicht worden, weil unser Wechselkurs nicht der richtige ist. Unser Euro ist unterbewertet. Das heißt, unsere Industrie wird subventioniert, wenn sie exportiert. Dagegen, wenn der Wechselkurs zu falsch ist, wenn der Euro gewissermaßen überbewertet für einzelne Länder, dann werden die Exporteure bestraft, wenn sie exportieren, mit nach Maßgabe des überbewerteten Euro. Und es ist klar, dass da natürlich jetzt der deutsche Euro entsprechend höher bewertet wird. Und das geht nicht ohne Blessuren. Klar, wenn ein Land, wenn jetzt, sind wir ja seit 99, das sind jetzt 18 Jahre, sind wir in der Währungsunion. 18 Jahre Währungsunion, 18 Jahre Stopp der Wechselkurs, bedeutet das sehr viel, sehr hohe Anpassungskosten an. Klar, und wenn die Anpassungskosten anfallen, bedeutet das auch, dass die neue Währung entsprechend aufgewertet wird. Ja, der Vorteil ist, dass dann unser Privateinkommen ansteigt, das Masseneinkommen steigt an. Herr Schiller hat früher gesagt, wenn die D-Mark aufgewertet wurde, das ist die soziale Dividende. Das breite Volk kann nun mit dem Geld mehr im Ausland einkaufen. Und das ist uns bisher vorenthalten worden. Wenn Sie Ihre Freunde fragen, die herkommen, sagen Sie, mein Gott, ist das billig bei euch? Ja, ist klar. Wir haben einen unterbewerteten Euro, da ist Deutschland verhältnismäßig billig. Ja, und das würde jetzt dann natürlich geändert. Hätten wir mehr Kaufkraft und könnten auch mehr im Ausland einkaufen, mehr Urlaub machen. Und da sagen viele, ja, aber die Industrie. Ja, die Industrie hat Schwierigkeiten. Wie auch die Schweiz natürlich in den Schwierigkeiten hatte. Der Schweizer Franken ist auch stark aufgewertet worden. Das weiß jeder. Ja, aber so schlimm ist es nicht, wie sich es annimmt. Nehmen wir an, die Währung würde um 40% aufgewertet. Nehmen wir an, das ist ein sehr hoher Satz. Und der tut weh. Aber alle Vorprodukte, die importiert werden, werden natürlich um 40% billiger. Ja, und wir haben teilweise eine Importrate von 80% von Vorprodukten, um bestimmte Dinge herzustellen. Nicht? Also bei Audi ist es so, dass die Motoren teilweise in der Slowakei oder Ungarn hergestellt werden. Nicht? Und damit sozusagen unseren Preis drückend international. Nicht? Und wenn jetzt die D-Mark aufgewertet wird, werden auch die Vorprodukte weniger. Insofern ist es schlecht, also nicht voll durch. Ja, und weiter gilt, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir nicht Bananen exportieren, wo schon ein gewisser Preisunterschied dafür sorgt, dass alle Nachfrager zu allen anderen Bananen abfallen. Und wir meinen immer, Bananen wären Bananen. Ich bin ein bisschen was Bananenspezialist, es gibt große Unterschiede zwischen Bananen, aber wir werfen alle Bananen in einen Topf. Es gibt also kleine Kochbananen, süße Bananen, große Bananen. Ja, aber die, wenn da die Bananen ein bisschen weniger teuer werden, geht die ganze Nachfrage weg. Leute, da kommen sie eben da. Aber wenn sich Unternehmen im Ausland auf deutsche Ausrüstungsgüter eingestellt haben und das gelernt haben, können sie nicht von heute auf morgen den Kunden oder den Lieferanten ändern. Ja? Das müssen sie dann lernen. Nicht nur noch bei Autos, welche Luxuskarossen immer sich kaufen oder sich kaufen. Jetzt im Europäischen Parlament wird das gerade der Fahrpark umgestellt. Alfa Romeos angeboten, große Alfa Romeos. Aber ich muss mich dermaßen krümmen, um in dieses Auto hineinzukommen, dass ich denke, was ist das für ein Kleinwagen? Da ist natürlich ein Mercedes, wo ich einfach so locker einsteigen kann, sitzen kann, natürlich was ganz anderes. Ja, und das kann man sich heute auf dem Haus substituieren. Insofern ist es so, dass die Gefahren überdimensioniert werden. Aber klar, es gibt eine starke Aufwertung, Druck. Und man muss wissen, Deutschland war immer ein Aufwertungsland. Immer. Als die D-Mark gestartet war, gegenüber dem Dollar, war das 4,20 Mark. Nach 95, als ich meinen USA-Lehrauftrag hatte, da war es 1,35. Klar, das hat die Industrie natürlich sozusagen nach vorne getrieben. Das war eine Produktivitätspeitsche. Und unsere Unternehmen waren produktiv. Und jetzt sehen Sie, dass bei uns die Produktivkraft runtergeht. Warum? Wir brauchen es nicht mehr. Sonst werden die Produkte aus den Händen gerissen. Insofern ist auch das gefährlich, dass irgendwann mal die Leute sagen, ja. Gefährlich ist auch, dass jetzt dieser subventionierte Export, den wir haben, und so viel Geld in die Kassen spült, dass Herr Schulz glaubt, er könnte das ganze Geld wieder rausgeben. Die Agenda 2010 wird wieder völlig neu definiert und ist gemacht worden, damit Deutschland konkurrenzfähig wird. Jetzt sind wir konkurrenzfähig, unsere Kassen sind da, der Export blüht, wenn wir einen subventionierten Euro haben und jetzt geht der Gebilanz wieder ausgeben. Das ist die Politik von Herrn Schulz, der kann nicht mehr als Geld ausgeben. Also das hat er bisher gemacht, das macht er jetzt wieder. Es sollte jetzt keine Wahlwerbung für die CDU sein, sondern nur, welche Verführung jetzt darin besteht, dass der unterbewertete Euro das Geld in die Kassen spült. Und deswegen sage ich, raus aus dem Euro jetzt bedeutet nicht, dass wir dann im Land so aller Seligen sind, sondern es gibt Anpassungsschwierigkeiten. Aber wenn wir später, wenn die Anpassungskosten größer, manche sagen, ja, aber die Tagezahlen, wir verlieren doch die Tagezahlen. Ja, kann ich da klar. Es wird genau wissen, das ist wie bei der Bilanz. Wenn die Gelder weg sind, muss man Bilanzbereinigung machen. Und anzunehmen, dass das Geld, das der Griechenland gegeben hat, jeweils zurückkommt, ist, gibt es nicht. Also ist das nur eine Bilanzbereinigung. Wir brauchen eine solche Bilanzbereinigung. Und wenn ich jetzt das sage, können wir so Leute sagen, ja, Stabatti, hast du denn die deutsche und die europäische Geschichte vergessen? Weißt du denn nicht, dass wir den Ersten Weltkrieg, dass wir den Nationalsozialismus, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, weißt du das nicht? Hast du nicht aus der Geschichte gelernt? Sage ich, ja, ich habe aus der Geschichte gelernt. Ja, aber ich will deswegen ein Europa erhalten, das nicht die Demokratie beseitigt, wie es in der Währungsunion der Fall ist. Ich will kein Europa, wo es keine Freiheit mehr gibt, sondern wir nur das akzeptieren müssen, was einige Leute uns vorgeben, da auch ist alternativlos. Ich will ein Europa, das Rechts hat. Und das Recht ist beiseite geräumt worden. Nach der Währungsunion und nach der Nacht vom 2.7. auf den 8. Mai gilt nicht mehr das Recht, so wie es in Verträgen steht, sondern jetzt gilt, was müssen wir tun, um den Euro und die Eurozone zu haben. Es geht nicht mehr Recht. Und wir haben auch keinen Frieden. Inneren Frieden, wenn Sie sehen, was in einzelnen Ländern los ist. Ich möchte, dass wir ein Europa haben, der Demokratie, der Freiheit, der brüderlichen Hilfsbereitschaft. Von Angesicht zu Angesicht. Ich möchte, dass die Leute hoch erhobenen Hauptes durch Europa gehen können und sich nicht mal bei Deutschen bedanken müssen, dass sie wieder Kredit bekommen haben. Ein solches Europa möchte ich nicht. Ich möchte ein Europa haben, in dem wir uns alle wohlfühlen. Ein Europa, wie wir es hatten. Ein Europa des Friedens, der Freiheit und des Rechts. Danke.